Labor für Entrepreneurship zu Gast David Diallo. Ich sage es mal so in meinen Worten, was, wie ich verstanden habe, wie Ihr Geschäftsmodell ist. Früher hatte man für Fotos so schöne Fotobücher. Und ich kenne das noch so mit geringeltem und geschnittenem Rand. Und die Omas, die fanden das toll mit den Enkeln. So, jetzt hat man digitale Kameras, hat alles, wenn man Glück hat, auf den Laptop geladen. Mit Fotobuch ist nicht mehr. Da kamen Sie und andere, hören wir gleich noch, und haben gesagt, eigentlich war das doch eine gute Geschichte mit dem Fotobuch. Kann man das nicht machen? Natürlich kann man das machen, jeder kann das machen. Und also Fotos runterladen, wissen wir, wie das geht. Und wie man Fotos druckt, wissen wir auch. Und dass man die zusammenheften kann, wissen wir auch seit Gutenberg. Eigentlich nichts so aufregend Neues. Trotzdem ist ein großer Erfolg geworden. Aber jetzt gehen wir nochmal ganz zurück und fragen, wie hat das denn angefangen? Wann ist denn Ihnen oder Ihren Kollegen die Idee gekommen, dass man ausgerechnet mit so einer doch verhältnismäßig einfachen Idee ein erfolgreiches Unternehmen machen kann? Wie war das dann so ganz am Anfang? Hier sind ja viele Zuhörer, die sagen, ja, wie komme ich denn auf eine gescheite Idee? Wie war es denn bei Ihnen? Mhm. Kurz und knapp, es war Zufall in einer gewissen Art und Weise. Hat so ein bisschen so Start-up-Charakter, ja, also war... Mein Bruder hat mich angerufen, mein älterer Bruder, der hat eine kleine Tochter, hat mich angerufen und hatte 2 Gigabyte, war gerade auf dem Rückweg vom Urlaub, hatte 2 Gigabyte Bilddaten, digitale Bilddaten, und war schrecklich unglücklich darüber, dass ich die eben auf seinem Rechner anstaue. Die Kleine war dann, keine Ahnung, 2 Jahre alt, glaube ich, oder 2,5 war die Penelope zu dem Zeitpunkt. Und das war eigentlich eine ganz praktische Geschichte, dass wir einfach überlegt haben, daraus sollte man eigentlich irgendwas machen. Und das war so aus dem Urlaub, aus dem Anruf und war eigentlich eine ganz gute Idee. Und dann haben wir da ein bisschen Zeit investiert und überlegt, was man daraus machen kann, weil, wie Sie auch einleitend gesagt haben, sozusagen in gewisser Weise klar war, dass die Mütter und Großmütter in erster Linie, die sozusagen diese ganzen schönen Fotoalben für einen immer herstellen, wenn man eben klein ist als Baby und dann irgendwann auch nicht mehr, man selber macht es ja nicht, also ich habe in meinem Leben noch nie ein Foto, klassisches Fotoalbum sozusagen gemacht. Ich denke, es geht den meisten so. Und dann war eben die Überlegung, was wir machen. Und dann haben wir unseren Weg gesucht, was wir machen können, wie wir es umsetzen können. Man hat überlegt, ob der Einzelabzug, den man ja kennt vom Digitalbild, das war so ziemlich auch das erste mit den Digitalbildern, was es irgendwo gab, dass der Einzelabzug, ob man irgendwie so im Leporello drucken kann, was für Möglichkeiten es gibt, dann da maschinell eine Weiterverarbeitung hinten ranzusetzen, dass man eben schneller mit einem Klick, wie man das ja im Internet immer so gerne auch da hat oder heutzutage, ein fertiges Produkt hat. Das war eigentlich so ein bisschen der Start der ganzen Sache. Und dann ging es doch relativ mühsam für 3 Monate, 4 Monate, wo alle möglichen Sachen ausprobiert worden sind. Bleiben wir mal noch dabei. Das ist ja eigentlich jedem einleuchtend, dass man das machen kann. Da ist nichts Alleinstellungsmerkmal. Sie sind auch nicht irgendwie jetzt besonders mit Kapital ausgestattet gewesen oder haben irgendjemand, der einen ganz modernen Drucker hat. Wo kam denn der Mut her, zu sagen, daraus kann man ein Unternehmen machen, nicht nur für die Enkelin? Ach so. Also der Mut, woher der Mut kam, das Unternehmen zu machen, das ist natürlich, ich sag mal, das ist entweder da oder das ist nicht da. Also ich meine, es rechnet sich, man macht ein Excel-Sheet und man kalkuliert seine Produktionskosten und so im Standard. Und dann sieht man einfach, wie viel muss ich verkaufen, damit sich sozusagen meine Minimum-Infrastruktur, die ich brauche, um das darzustellen, damit sich das irgendwie rechnet. Und dann haben wir das eben entsprechend schlank designt, haben logischerweise Investitionen in teure Maschinen und solche Sachen außen vor gelassen, recht intelligente Kooperationsverträge mit unseren Produktionspartnern gemacht, hatten dadurch sehr, sehr viel Flexibilität, die man auch braucht, weil die Produkte, insbesondere für die Weiterverarbeitung, die Maschinen waren einfach noch gar nicht vorhanden, die gibt es jetzt. Jetzt auf der Drupa gab es die ersten Maschinen, wo so ein hoher Grad der Automatisierung eigentlich drin ist. Also es war schon sehr viel Tüfteln und schlank machen. Letzten Endes mal, dadurch, dass wir selber nicht in Maschinen investieren, haben wir diesen ganzen Kostenapparat nicht dran. Dadurch, dass wir selber die Bücher auch heute nicht selber kleben oder drucken etc., haben wir da eine relativ schlanke Struktur. Das heißt, wir haben sozusagen einerseits links das Internet für den Sales-Bereich, so eingesetzt, dass der Kunde sich dort als Distributionsplattform umsonst die Software runterladen kann. So weit sind wir noch. Achso, okay. Wir sind noch bei der Idee. Ich pack das immer so alles in eins, weil es so ein bisschen zusammengehört, aber okay. Das war mit Ihrem Bruder. Richtig. Und da ist dann auch ein Buch daraus entstanden. Das war so das erste Prototyp, oder? Also wir haben in den ersten 3 Monaten Tests gefahren. Wir haben Tests gefahren auf verschiedenen Maschinen mit verschiedenen Technologien. Hatten dann die Preise dazu und haben dann irgendwo einen möglichen Verkaufspreis hingesetzt, den man sich hergeleitet hat, also aus dem Bildergeschäft. Bilder drucken, das heißt, genau. Braucht man einen gescheiten Drucker. Vernünftiger Klickpreis pro Seite. Ja. Genau. Und dann binden. Und das ist das größte Problem. Ja. Auch über viele, viele Monate hinweg eigentlich auch gewesen. Und dann, gut, man braucht den Kunden im Wesentlichen, denke ich auch. Und das ist eigentlich neben dem Produkt, wenn man einmal weiß, wie das Produkt aussieht und weiß, wird das Produkt akzeptiert vom Markt oder wird es nicht akzeptiert vom Markt. Das macht man ja so praktisch in der Pilotphase der ganzen Sache. Merkt man, Resonanz ist fantastisch. Ja. Dann hat man sich noch Gedanken darüber gemacht, wie man den Vertrieb jetzt ein bisschen ankurbelt und hat dann ein erstes Gespräch geführt und dann irgendwie gemerkt, könnte klappen, müsste reichen. Jetzt frage ich nochmal nach. Okay. Also, Prototyp war klar, Sie haben überlegt, nicht selber eine Maschine kaufen, viel zu teuer, genau. Viel zu riskant, man weiß ja nicht, ob es ankommt. Genau. Also suche ich mir jemanden, der gute Drucke macht, ich suche mir jemanden, der das binden kann. Dann fange ich an zu kalkulieren, leuchtet alles noch ein. So, jetzt ist die Situation, kein Mensch kennt Sie, jeder kennt digitale Fotos, aber Sie kennt keinen Mensch, Sie sitzen irgendwo in Kreuzberg, der Name Diallo ist auch noch nicht bekannt. So, wie komme ich jetzt an Kunden dran? Richtig. Erstmal, jetzt mache ich ein Geschäft auf, könnte man sagen, wie so ein Copyshop und dann warte ich, dass da Leute vorbeilaufen und vielleicht zur Tür reinkommen. Das kann ja wohl... Skalierbar. Ja, und auch teuer. Das sitzen Sie im Geschäft, zahlen Miete, irgendeiner steht da herum. Trinkt viel Kaffee oder unseren Tee und dann, so, haben Sie hoffentlich Glück und nehmen wir mal an, diese Filiale da in Kreuzberg schlägt ein, dann könnte man vielleicht nach einem Jahr oder zwei sagen, mein Gott, das läuft so gut, jetzt machen wir noch eine Filiale in Zehlendorf. Und dann irgendwann würde daraus eine Kette entstehen, dass man sagt, aha, jetzt hat er so 5 Filialen, dann hat er 15 Filialen, dann überlegt er mal, ob er nach München geht oder so. Mhm. Bei Ihnen war das radikal anders, da habe ich übrigens zum ersten Mal von Ihnen gehört. Mhm. Wer kam denn auf die Idee, dass man diese konventionelle Art, ich mache da irgendwo ein Geschäft, und warte, dass Kunden kommen, oder ich mache eine Website und warte, dass Kunden kommen. Sie haben einen radikal anderen Weg eingeschlagen, den verraten wir noch nicht. Wie kam denn, dass man das auch völlig anders machen kann? Wie kam denn das? Das würde ich gerne versuchen zu verstehen. Ich versuche mal der Moderation zu folgen, damit ich nichts Falsches erzähle. Ja, es war im Wesentlichen, es entsteht. Es entsteht eine gewisse Dynamik. Es gibt am Anfang gibt's die Idee, grob skizziert, dann gibt es eine Phase, wo man die Feasibility Dynamik heißt, überprüft. Sie diskutieren mit Leuten, Sie laufen selber herum. Es entsteht auch ein Team. Alter. Selbstredend ist es so, dass man selber nichts Vernünftiges, also man kann nicht alles machen, man braucht ein vernünftiges Team. Das heißt, nachdem die Idee erstmal so skizziert war und eine Machbarkeit nachgewiesen war, waren wir dabei, das Team aufzubauen. Das heißt, ich sage jetzt mal, mein Bruder hat tatsächlich die Idee geliefert, ist aber auch eingebunden und war sozusagen nicht als Team, stand nicht als Team zur Verfügung. Das heißt, ich war sozusagen in diesen ersten 3 Monaten dann als Einzelperson mit einer tollen Idee. Kann man machen, kann toll werden, kann klappen, ist ein super schönes Produkt und habe mir dann mein Team gesucht. Da hatte ich einen ganz guten Start. Jan-Christoph Gras, mit mir zusammen studiert, 3 Jahre lang gekannt. Wir haben ja zusammen gar nicht weit von hier um die Ecke irgendwo sehr bescheiden noch gehaust und gewohnt und beide auch gearbeitet in der Beratung und haben dann sozusagen das Projekt entwickelt und haben dann eben überlegt, was haben wir für Möglichkeiten. Definitiv haben wir wahrscheinlich einen ganz kurzen Moment auch überlegt, man könnte vielleicht einen Laden aufmachen und irgendwas machen, aber es ist natürlich schon so, dass, ich sag mal, wenn man das richtig macht, soll es ja ein gewisses Volumen haben oder muss man es einfach relativ groß machen und dann vielleicht doch den Weg gehen und sagen, man nimmt ein bisschen Kapital, sucht oder schaut ein bisschen nach Kapital, Business Angel, der Sie auch schon waren, von jemandem, der die Idee versteht, der das Produkt versteht, der sich dafür begeistert, um das dann so ein bisschen größer aufzuziehen. Größer aufziehen heißt, nicht den langsamen Weg gehen und mal ein, zwei Jahre irgendwo einen Laden machen, sondern sozusagen einfach, wie wir uns einen Drucker suchen oder jemanden, der die Technologie hat und das handwerkliche Geschick hat, unser Produkt zu fertigen, wie wir uns einen Techniker suchen, der das Geschick hat, eine Software zu programmieren und zu erstellen. Das sind ja alles lauter Module. Ja. Ja. Und so sucht man sich das eine und das andere und eben auch letzten Endes im Vertrieb das Ganze. Das heißt, wir haben mit Christoph zusammen einfach, sind wir ein paar Abende da gesessen und haben uns einfach überlegt, wie geht's, damit es schnell geht? Ja. Also da bin ich auf Sie aufmerksam geworden, weil ich das eine absolut geniale Idee finde. Verrate ich es mal, so wie ich es verstanden habe. Okay. Ich habe ja Ihren Mitarbeiter dann mal interviewt, da war Holger Jonsson oben. Ja. Also statt zu sagen, wir fangen an in Kreuzberg und dann gehen wir mal irgendwann nach Schöneberg und dann ist ja Vertrieb teuer und dann muss man eine Menge investieren und es geht langsam und teuer und riskant. Muss irgendjemand von Ihnen auf die Idee gekommen sein, zu sagen, so habe ich es verstanden, wer ist denn Marktführer hier in Deutschland für so digitale Fotos und umwandeln in, so. Und was ich auch nicht wusste, weiß nicht, ob Sie es wussten. Ja, ich wusste das, ja. Sie wussten, ich dachte so Foto Wegert oder irgendeiner von denen, das ist Schlecker. Schlecker ist in Deutschland Marktführer für diese digitalen Fotos ausdrucken. Und dann ist einer von Ihren Mitarbeitern zu Schlecker gelaufen. Ich habe ihn damals genau interviewt, fand ich interessant, wie man das machen kann. Und klar, hat gesagt, Herr Schlecker, wir haben ein Produkt für Sie. Und er muss gesagt haben, wie geht denn das, was muss ich denn da tun oder so. Und sie sagten, Sie müssen überhaupt nichts tun. Sie haben das Schlecker Fotobuch, wir machen im Hintergrund alles. Und jetzt ist die Chance, wenn das klappt und der Schlecker oder sein Manager sagt ja, dann sind Sie mit einem Schlag, mit einem einzigen Schachzug Marktführer. In gewisser Weise, ja, richtig. Und das hat geklappt, aber das erzählen jetzt Sie, wie es genau war. Ja, also ich sag mal, Schlecker ist natürlich schon wirklich ein guter Partner, muss man sagen. Also das ist ein Premium-Partner. Und Schlecker ist tatsächlich, gigantisch. Ja. Schlecker ist gigantisch und zum Thema Foto, Einzelabzug, und da ist man mit dem Buch ja relativ nah dran, da ist Schlecker ein sehr guter Gesprächspartner. Ja, es gibt neben Schlecker auch noch andere interessante Gesprächspartner, logischerweise in dem Fotobereich. Wenn wir jetzt mal den Schlecker einfach als einen guten Partner nehmen, der in dem Fotomarkt ein etablierter Player ist und definitiv Kunden hat und wo es relativ einfach ist, diesen Kunden auch ein neues, gutes Produkt anzubieten und die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde das dann auch kauft, das ist eher relativ nein. Wenn wir Schlecker mal jetzt auch mit der Position in Deutschland allgemein fassen, ist es diese White-Label-Mechanik. Ja. Das heißt, da wieder ähnliche Überlegungen wie vorhin bei diesem Modulansatz so ein bisschen skizziert. Wir haben uns einen Drucker gesucht, der druckt. Wir haben uns Techniker gesucht, die programmieren und die Technik leisten. Und wir haben uns letzten Endes auch für den Vertrieb, also wir haben praktisch alle Positionen besetzt, Partner gesucht, die ihre Kunden am besten kennen und die Kunden auch schon haben. Und haben uns sozusagen so ein bisschen auch davor gescheut zu sagen, man nimmt jetzt 500, 600, 800.000 Euro Marketingbudget so einfach mal als No-Name und brettert mal los und verteilt ein paar Flyer. Das war uns ein bisschen zu naiv, deswegen war die Idee zu sagen, wir packen ein interessantes Modell, gehen nicht so sehr auf Eigenbrand, sondern nehmen als Markteintrittsstrategie sozusagen die Kooperation. Ja, und genial. Zweite Reihe ist besser als erste Reihe, haben uns dazu absolut entschieden, genial. Einfach zu sagen, wir liefern erstmal sozusagen als Dienstleister die Technologie, die Produktion, Auftragsabwicklung, Management, Logistik, Kundenservice. Also Sie haben mit minimalem Kapitalaufwand. Exakt, das war das Ziel. Also das war, weniger geht es fast nicht. Sehr wenig, ja. Mit einem einzigen Schritt sozusagen ist zum Marktführer geschafft. Aber geschickt kombiniert praktisch. Ja. Mehr war es nicht. Also Sie haben ein gutes Angebot, sich vorher ausgedacht. Vielleicht auch für die anderen und für mich auch, wie macht man das? Wie kommt man überhaupt an den führenden Mann in so einem doch immerhin allmählich Konzern wie Schlecker heran und überzeugt ihn? Da muss ich ganz ehrlich sagen, Der hat ja nicht auf Sie gewartet, der kannte Sie auch vorher nicht. Nee, der kennt mich witzigerweise natürlich auch heute nicht, weil ich auch nicht unsere Vertriebskönigin bin intern, ja, sondern da hat das Produkt sehr viel gemacht. Ja. Da hat das Produkt sehr, sehr viel gemacht, weil das Produkt gab es nicht und es ist ein innovatives Produkt gewesen. Und das ist ein Produkt gewesen, das von der Qualität her auf einem sehr, sehr hohen Niveau war. Das ist ein Produkt gewesen, das man auf den Tisch legen kann, das sozusagen auch ein Stück weit für sich selber spricht. Und es ist sehr naheliegend gewesen, ich sag mal so, mit einer Handvoll Faktoren zusammen. Wir haben beispielsweise diese Substitution im digital-analog bei der Fotografie gehabt, wo jeder gesehen hat, es geht in die Richtung. Das ist nicht so richtig gut gewesen, weil die ganzen Einzelabzüge, also Schlecker zum Beispiel, hat eben rücklaufende Einzelabzüge gehabt. Das heißt, man ist in dieser Fotobranche grundsätzlich zu dem Zeitpunkt auf der Suche nach neuen innovativen Produkten gewesen, Fotoprodukten für die Endkonsumenten. mit dem man Umsatz machen kann. Okay, Frage. Das hat ja kein Patent, da ist ja nichts Patentierbares dran. Sie gehen mit dieser sehr einfachen Idee, sage ich mal, zu jemandem, der groß ist. Sie sind überhaupt nicht geschützt. Der Herr Schlecker hätte ja auch sagen können, wunderbar, freut mich, ich habe da schon eine ähnliche Idee, das mache ich selber. Also man hätte ja dieses Konzept sehr rasch klauen können. Hatten Sie da keine Sorge? Oh doch. Also Erfinderberatung, die ganze Sache mit dem Schützenpatentanwalt durchgemacht, das macht sich an der Software fest. Software ist in Europa nicht patentierbar. Damit kann man eigentlich nur Beine in die Hand und rennen. Und das einfach ausprobieren. Und es ist, auch wenn Sie sagen, es ist letztendlich eine sehr einfache Idee, was es auch ist, ja, aber es ist gar nicht mal so einfach, will ich sagen. Es ist letzten Endes natürlich nicht ganz so einfach, wie wir das jetzt hier kurz besprechen. Ja, also es ist schon sehr komplex. Man muss auch sagen, es sind unglaublich viele Leute, die damit beschäftigt sind, diese Bücher zu produzieren letzten Endes mal. Also es sind einige hundert Leute, die da hinten dran stecken. Auch wenn bei uns selbst nur 45, 50 Leute arbeiten. Aber da stecken nochmal sehr, sehr viele Hände und Leute auch hinten dran. Das ist eine relativ komplexe Sache und das ist eine Investition. Jetzt muss man überlegen, wann steigt ein großer Konzern oder eine große Firma in so ein Venture rein, wo man groß investieren muss. Eine Produktionsstraße, also nicht redundant, sondern nur eine einfache Produktionsstraße, kostet einen siebenstelliger Betrag, den man braucht. Man fängt nicht einfach mal so an und gibt da dann, das ist dann auch schnell achtstellig. Man geht nicht einfach so hin und sagt, ach, das ist eigentlich ganz nett, da kam jetzt einer, der hat gesagt, der macht das so, das machen wir auch. Kurz durchkalkuliert und hat gemerkt, das kostet eine ganze Menge Geld. Und es ist ein sehr großer Aufwand, das eben auch organisiert zu bekommen. Und ich meine, Schlecker produziert ja auch seine Shampoos nicht selber. Diese verkaufen, genau eben auch aus dem Grund. Deswegen war da eine Überlegung da, aber bei Schlecker die Gefahr jetzt meiner Meinung nach eben auch nicht groß. Auch bei vielen anderen Partnern ist die Gefahr nicht groß. Die Gefahr, dass der Partner selber in den Markt reingeht, ist, wenn er eh schon in dem Markt drin ist und produzierend ist. Ja, wir haben auch jetzt mal so neutral vom Namen her natürlich auch Online-Fotoplattformen, ja, die teilweise vielleicht selber Bilder produzieren. Die haben schon Hallen, die haben schon Leute, die haben schon eine Logistik, die haben schon einen Vertrieb. Da ist es schon wieder ein ganz anderes Thema, wie da abgewegt wird, investieren wir da selber oder sozusagen kooperieren wir mit denen. Da gab es solche Situationen auf jeden Fall. Wir haben auch das ein oder andere Gespräch geführt, wo wir genau diese negative Erfahrung gemacht haben, dass die Leute das dann eben danach selber gemacht haben und sich dazu entschlossen haben, es selber zu machen. Das heißt, man hat erstmal sozusagen sich informiert im Rahmen des Interesses einer Kooperation mit uns und dann eben danach dasselbe. Gibt es natürlich, ja. Aber ich sage jetzt mal, Gott sei Dank ist das Verhältnis vielleicht 1:10, 1:20 und so gesehen ist da keine großartige Gefahr draus geworden. Jetzt denkt man ja immer, diese großen Konzerne und Schlecker, nehmen wir mal auch so jemanden, da kann man gar nicht gegen antreten. Die haben alles schon ausgetüftelt, alles ausgelotet, sie haben Kapital und so. Jetzt hat mir einer ihrer Leute damals, kann sein, das müssen Sie sagen, ob es richtig war, irgendwann kamen drei Leute von Fuji, was ja so ein berühmter Name ist, und fragten, ob sie da mitmachen können. Also nicht sie fuhren nach Japan, sondern die fuhren nach Düsseldorf und haben gemerkt, dass sie erstens das verschlafen haben, überhaupt ein bisschen diesen Trend zum Digitalen, was sie tolle konventionelle Kameras gemacht haben. Und als sie es dann gemerkt haben, haben sie drei Studenten oder so, ich weiß nicht, ob sie noch Studenten sind, aber jedenfalls nicht so ganz etablierte, gefragt, war das nicht ein tolles Gefühl, dass Fuji kommt und mit ihnen kooperieren will? Ach doch, tolle Gefühle gab es eine Menge in den letzten Jahren, ja. Allemal. Das ist ja in der Sache, ist es ja eine runde Sache, das ist schon eine tolle Sache. Fuji ist eine interessante Anekdote natürlich, das kann ich eigentlich auch nur mit ganz knapp kommentieren. Fuji macht heute selber Fotobücher. Also das war schön und charmant und war eine tolle Sache und es war eine große Runde und fühlt sich alles schon toll an, aber ich sag mal, Fuji macht heute selber Fotobücher und dabei belasse ich es. Ja. Wobei, ja. Gut. Jetzt hatten Sie Schlecker, das war schon mal toll. Mhm. Sie sind aus dem Stand Marktführer und dann haben Sie gesagt, das ist ein gutes Modell, das machen wir weiter. Dann hatten Sie ProSieben. ProSieben, und inzwischen sind Sie auch, heißt es, in Polen Marktführer, nicht nur in Deutschland. Ja, Polen nicht. Nee. Polen nicht, Mol nicht. Also wir haben jetzt 18 Länder. Ostdeutschland gehört aus anderen Gründen momentan da jetzt nicht dazu. Das liegt am Payment, weil wir haben eine Kreditkarte, also man kauft unsere Produkte ja online mit einer Kreditkarte und unsere Produkte sind ja auch nicht günstig. Ja, fangen zwar bei 7,95 an, aber gehen ja inzwischen auch bis 300 Euro pro Exemplar hoch, diese Premium-Variante. Und wir sind schon eher hier in Westeuropa momentan stark. Richtig Marktführer, in dem Sinne muss man das Ganze europäisch betrachten. Der deutsche Markt ist momentan fürchterlich eng geworden, der ist rucki-zucki zugegangen. Da sind jetzt alle Großen eben, haben sofort nachgezogen. Der deutsche Markt ist ein sehr interessanter Markt. Wir sind sehr stark in der Schweiz, wir sind sehr stark in Südeuropa, Skandinavien oben, Schweden sind wir definitiv wahrscheinlich Führer. UK ist auch stark umkämpft, aber da sind wir eigentlich auch ganz gut vertreten. Also es geht mehr Richtung Norden respektive Süden, ja, wo wir eben auch von unserem anderen Vorteil First Mover profitieren, weil wir haben nicht nur sozusagen einen Auftakt gestartet, indem wir gleich mit großen Kooperationspartnern gestartet haben, sondern wir haben eigentlich auch in den ersten Tagen sozusagen uns in Frankreich mit einer Dependance hingesetzt, die zwischenzeitlich wieder zu ist aus Kostengründen. Wir waren in Barcelona und haben da ein Office aufgemacht, was es auch heute noch gibt. Also wir haben das Ganze relativ schnell europäisch gesehen. Und die Strategie muss ja auch so sein. Also wenn man etwas leicht imitieren kann oder jedenfalls die Idee schnell auch versteht, ist die Chance, dass sie der Erste sind und das besetzen und in Größenordnung kommen, die dann Economies of Scale und sowas sind. Wie ging denn das mit Schlecker weiter? Sie sind dann einfach, haben überlegt, wen man da ansprechen kann, um sozusagen das auszubauen und dann auch möglichst schnell mit diesem Prinzip in andere Länder. Ja, also ich sag mal so, man hat die erste Referenz und dann ist es natürlich auch nicht mehr so schwierig zu erklären. Und wir haben auch das große Glück, dass dieses Produkt, nicht zuletzt, das möchte ich vielleicht an der Stelle ab und zu nochmal bringen, weil Geschäftsmodelle sind schöne Sachen, aber ich glaube, das Produkt hat auch sein Nötiges dazu getan. Das Produkt ist ein gutes Produkt und das Produkt wird von den Kunden von Schlecker vor allem angenommen. Würden Schleckers Kunden unser Produkt nicht kaufen, dann hätten wir auch mit Schlecker nur eine sehr, sehr kurze Zeit gehabt, wo wir uns gut verstanden hätten. Aber das Produkt ist tatsächlich eben auch ein Produkt, das gekauft wird und es gibt da am Produkt, wenn ich das kurz ausführe, zwei ganz interessante Aspekte im Vergleich zu vielen Communities, neutral gesagt. Wir haben eine Software und diese Software wird downgeloadet und die Software wird installiert. Es ist natürlich alles White Label, das heißt, der Schlecker hat seine Schlecker-Software und wir haben unsere Software und jeder unserer Partner, oder nicht jeder, aber die wichtiger mal ihre eigene Software. Wir haben eine sehr, sehr starke Kundenbindung, weil es wird einmal ein Produkt erstellt, die Software ist einmal installiert. Man installiert sich nicht fünf verschiedene Softwaren, die das Gleiche machen. Man lernt einmal eine Software, wie sie funktioniert. Das ist eben mit unserer Logik und relativ einfach, wie unsere Software ist. Es gibt inzwischen andere Software, die ist wie ein halbes Photoshop. Aber man hat eine sehr, sehr, sehr starke Kundenbindung. Das ist ein großer Vorteil. Und das Produkt an sich, wenn wir das Produkt eben nochmal nehmen, es ist nicht so, dass es wie beispielsweise ein Einzelabzug ist. Den kann ich mir hier, da und überall irgendwo bestellen. Unser Produkt wird mit unserer Software gemacht, ist auch nur über unsere Software wieder bestellbar. Es ist ein emotionales Produkt, ein aufgeladenes Produkt. Der Kunde bestellt nicht nur eins, sondern der Kunde bestellt ein Produkt. Auf dem Rücken steht drauf, von wem das Produkt ist. In der Regel ist es ein Produkt, das verschenkt wird und damit sozusagen auch nochmal eine ganz andere Mechanik auslöst. Das ist, dass es für sich selbst Werbung macht. Und dadurch haben wir sozusagen eine enge Kundenbindung und Kunden bestellen. Erstens mal sind sie bereit, Geld dafür auszugeben, wegen dem emotionalen Aspekt in dem Produkt und auch durch den Geschenkcharakter. Und wir haben ja nicht nur Weihnachten im Jahr, was definitiv eine sehr wichtige Zeit für uns ist. Wir haben ja nicht nur Weihnachten, es gibt ja so viele Anlässe, so ein Produkt zu schenken. Ja, das heißt, wir haben eine sehr, sehr starke Kundenbindung. Und das ist definitiv was, was uns vom Shampoo unterscheidet. Ja. Gehen wir mal auf das Businessmodell ein, sagen, okay, diese Fotobücher, haben Sie nicht möglicherweise was anderes angeworfen, das noch gar nicht ausgenutzt ist? Also als ich Ihre Fotobücher zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, mein Gott, da, jetzt wird es ja ganz leicht, selber Autor zu werden. Ich muss nur ein paar Bilder, ich kann die kommentieren, ich kann ein paar Gedichte irgendwo mir holen, selbst aus dem Internet, und schwuppdiwupp habe ich ein Buch, das es so nicht gibt und wo ich auch nicht einen Verlag suchen muss, sondern für 19 Euro oder selbst 300 Euro ist ja nichts, habe ich plötzlich ein eigenes Buch und bin Buchautor. Und wenn mir das Spaß macht, mache ich das fast jeden Tag. Mhm. Lösen Sie nicht eine Revolution aus, was das Buchgeschäft angeht, in jeder Beziehung? Also erstmal plötzlich explodiert die Möglichkeit, selber Autor zu sein. Und außerdem ist das ja eine Möglichkeit, Bücher eben nicht mit Minimum 2000 Auflage, sondern mit Minimum ein Exemplar zu machen. Das hat doch eigentlich eine Revolution, oder das hat doch das Potenzial für eine Revolution im Autorenmarkt und im Buchmarkt. Mhm. An der Stelle nehmen Sie mir jetzt was vorweg. Da würde ich mich gerne leicht verhalten zu äußern, aber das ist, fühlt sich gut an. Die Richtung fühlt sich gut an und es ist sehr naheliegend, dass es eben noch andere interessante Faktoren in unserem Modell irgendwo drin gibt, die in die Richtung hingehen, dass wir eigentlich unabhängig von dem Anwendungsbereich Fotobuch natürlich letzten Endes Print on Demand machen. Das heißt, wir machen extrem kostengünstige Auflage 1 durch die Skalierung, dass wir halt europaweit Fotobücher machen. Ob wir jetzt Farbe drucken oder Schwarz-Weiß drucken, so viel zum Gedichtband, ist auch kein Problem. Wer gut Farbe druckt, der hat auch kein Problem, Schwarz-Weiß hinzukriegen. Da kann man sehr interessante Produkte machen. Da gibt es sehr, sehr viele Anwendungsbereiche. Letzten Endes mal kann man da sogar, vielleicht ein sehr naheliegendes oder ein kleineres Beispiel jetzt einfach mal in den Raum geworfen, eine Galerie hat einen neuen Künstler und entscheidet sich, ob sie in den Künstler investiert oder nicht investiert und hat in der Regel einen Keller voller Unterlagen, Bücher, Prospekte und so weiter, weil man hat eben immer, man produziert in der Regel immer zu viel in der Druckbranche. Ja, und wir haben eine Entwicklung, die ist ein ökologisches ähnlich, Argument. Das, nicht mehr so viele Bücher, das ist eine ganz normale Entwicklung, ja. Ähnlich wie diese Substitution digital-analog, ja, uns sehr zugutekommt und uns sehr zuspielt in diesem Fotobereich, spielt unser Modell letzten Endes auch das Ganze irgendwie so ein bisschen in den Schoß, dass es da extreme Ineffizienzen im Druckgewerbe einfach gibt. Und deswegen verschwinden eine ganze Menge Druckereien. Viele Druckereien wandern und wechseln auf den Digitaldruck. Und man sucht nach Anwendungsbereichen, da gibt es eine ganze Menge. Das war ein schöner Ausblick. Das nächste Businessmodell lugt schon um die Ecke und das sieht auch ganz erfolgreich aus. Wir hoffen es. Ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich.